Ich bekräftige meinen Anspruch auf Grönland, die Berge, den Schnee, die Sprache, die schlecht gelaunten Einwohner, den brennenden Himmel am Morgen, die Lage auf dem Weg von beinahe überall nach so gut wie nirgends. Das trotzige Verschwinden. Björk, die heißen Quellen, 50 Poeten auf 100.000 Einwohner. Die Fleischklößchen im Möbelhaus, ich beanspruche es sehr. Ich bin die seltenste aller Erden. Ich lege mich überall hin. Ich entdecke auf Langbooten Amerika, ich exportiere Töpferwaren bis nach Indien. Ich habe die höchste Depressionsrate der Welt. Ich habe einen eigenen Tango. Grönland, Grönland, über alles. Über alles in der Welt blüh im Glanze meines Glückes, kleines Grönland. Ich verlange nicht viel, nur einen der unwichtigeren Nobelpreise, vielleicht Medizin. Ich bin ein passabler Herzchirurg. Oder Wirtschaft. Come on, Königliche Akademie von Grönland. Atombombengeräusche.